Karin von der Lesbenberatungsstelle Lila Tipp erklärt, was es im Haus alles gibt. Die Rosa Lila Villa besteht aus drei Vereinen. Das ist einmal der Beratungsverein, der Rosa Lila Tipp. Mhm. Dann gibt es den Wohnverein. Mhm. Und dann gibt es eben das Café Willendorf, das auch als Verein geführt wird. Der Beratungsverein ist eben so aufgebaut, dass wir hier den Lila Tipp haben. Wir sind hier die Lesbenberatung. Wir haben eine riesengroße Bibliothek. Wir machen sehr viel auch politische Arbeit, feministisch-politische Arbeit. Wir haben dann natürlich auch verschiedene Angebote. Wir haben hier eine Junglesbengruppe im Haus, Junglesben-Trans-Gruppe im Haus. Mhm. Wir bieten auch Coming-out-Gruppen für Frauen an. Und wir haben also einen offenen Treff hier für Frauen und Trans-Personen. Wenn wir nach oben gehen, haben wir das Ganze im Schwulen- und Trans-Bereich, eben oben im Rosa Tipp, heute Türkis-Rosa Tipp. Da sind auch Trans-Personen mit dabei und die haben im Prinzip dasselbe Angebot. Also die haben eine riesengroße Bibliothek, die machen Beratung, die machen verschiedene Workshops, verschiedene Veranstaltungen im Schwulen-Bereich, im Queeren-Bereich, im Trans-Bereich. Und dann gibt es eben auch den Verein TransX, der da jetzt ein bisschen mit der Schwulenberatung zusammengekommen ist. Das sind eben Transpersonen, Transfrauen, Transmänner, die eben auch spezifisch Beratung anbieten. Zur Zeit der Gründung verstieß die Existenz der drei Vereine gegen das Gesetz und ebenso die Aufschrift an der Fassade Erstes Wiener Schwulen- und Lesbenhaus. Der Bezirksvorsteher von Maria Hilf nannte die Aufschrift sittenverderbend. Ein Politiker der Freiheitlichen Partei bezeichnete das Haus gar als subventioniertes Bordell. Der Beratungsverein erhält tatsächlich jährlich etwa 17.000 Euro von der Gemeinde. Das reicht knapp für die Erhaltung des Hauses. Die Mitarbeiterinnen arbeiten ehrenamtlich neben ihrer Berufstätigkeit. Vieles hat die österreichische Lesben- und Schwulenbewegung erreicht, durch Aufklärungsarbeit, Verhandlungen mit Politikern, gerichtliche Klagen und Demonstrationen. 1989 wurde das Verbot schwuler Prostitution aufgehoben, 1996 das Vereins- und das Werbeverbot. Erst 2002 wurde das Schutzalter für schwule Beziehungen an das für alle anderen Beziehungen angeglichen, also auf 14 Jahre gesenkt. Und erst 2005, 60 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft, wurden Menschen, die von den Nazis wegen Homosexualität ins KZ gebracht worden waren, als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt und den aus rassischen oder politischen Gründen Verfolgten gleichgestellt. Seit 2010 gibt es die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare, die in den meisten Punkten einer Ehe gleichgestellt ist. Was bedeutet es nun heute, lesbisch oder schwul zu sein? Eine einfache Frage scheint es. Doch gibt es keine einfache Antwort darauf. Das kann man nicht beantworten, sagt Marti vom Lila Tipp kategorisch. Wir haben es am Anfang gehört. Jedenfalls geht es nicht darum, die Menschheit nach ihren sexuellen Vorlieben in Gruppen einzuteilen. Karin vom Lila Tipp gibt ein Beispiel. Es gibt halt einfach auch Menschen, die sich als lesbisch bezeichnen, die aber halt keine weibliche Partnerin haben. Die sich aber trotzdem als lesbisch bezeichnen, weil sie feministisch sozialisiert wurden, weil sie in einem feministischen politischen Kontext arbeiten oder in einem queeren Kontext arbeiten, sich in diesen Kreisen bewegen, aber halt trotzdem nicht mit Frauen Beziehungen haben. Ja? Oder eben auch umgekehrt, dass es einfach Männer gibt, die sich in diesen, die einfach in diesem Bereich arbeiten, für diese Rechte kämpfen, aber halt auch nicht mit Männern Beziehungen haben. Ja. In manchen Bereichen hat das einfach wirklich nichts mehr mit der Sexualität zu tun, sondern die sagen halt einfach, das ist meine politische Ausrichtung, weil ich für diese Rechte kämpfe und da kämpfe ich ja nicht unbedingt nur für das, dass auch gleichgeschlechtliche Personen heiraten dürfen, sondern da geht es auch viel um Migrantinnenrechte, um Frauenrechte, um Gleichbehandlungsgesetze. Gleichbehandlungsgesetze, aber eben in allen verschiedensten Bereichen. Mhm. Ja, nicht nur gleichgeschlechtlich, sondern eben was behindertengerecht bedeutet, was Ausländerpolitik bedeutet, Ausländerinnenpolitik, Entschuldigung. Mhm. Und da geht es einfach um sehr viele Sachen. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, ich bin schwul und das ist gut so. Es gibt aber auch andere, die sagen, warum soll ich, weil ich zufällig einen Menschen des gleichen Geschlechts liebe, in eine besondere Schublade gesteckt werden? Und wer sagt, dass man überhaupt die Menschheit in zwei Geschlechter einteilen muss? Es gibt Transfrauen, die mit einem männlichen Körper geboren wurden, sich aber als Frau fühlen. Es gibt Transmänner, die sich in einem weiblichen Körper als Mann fühlen. Es gibt Intersexuelle, die körperlich unbestimmte Geschlechtsmerkmale haben. Im Frauensport müssen sich Athletinnen immer wieder auf ihre Weiblichkeit hin untersuchen lassen. Und irgendwann sind sie dann draufgekommen, ui, wir haben Frauen, wo wir nicht gewusst haben, ob das Frauen sind, aus den Bewerben rausgeworfen, die dann später Kinder gekriegt haben. Nicht einmal das ist also so einfach. Schwul oder lesbisch zu sein, kann auch je nach der Stellung in der Gesellschaft etwas anderes bedeuten. Warum kann zum Beispiel ein verstorbener Politiker lange Zeit ein schwules Leben führen und Zugang zu allen möglichen Ressourcen haben, an Macht, an heterosexuellen Leben und an schwulen Leben und tut das aber verheimlichen oder nicht sagen. Ja? Und andere, die das dann öffentlich machen, die dadurch dann angegriffen werden. Ja? Mhm. Also sie, einer, der gerne mit seinem Partner tanzen möchte, im öffentlichen Rundfunk dafür angegriffen wird. Und für einen schwulen Automechaniker kann es noch einmal etwas anderes bedeuten als für einen Politiker oder Schauspieler. Also hören wir auf, nach Definitionen zu fragen und fragen wir einfach, mit welchen Anliegen Menschen hierher kommen. Grundsätzlich vom, sage ich mal, 13 bis 70. Viel ist die Frage auch Thema Coming Out, wer bin ich, was, wie schaut mein Begehren aus, mhm. Wo finde ich andere, die diese Fragen auch haben. Einfach ist es ja nicht immer, über die Schwelle zu treten. Manche, die erzählen dann, sie sind schon 5 Runden ums Haus gegangen. Aha, ja. Weil das Haus ja eben auch durch die Prominenz, sagen wir, durch die Aufschrift ja nicht einfach ist. Mhm. Wir sagen auch immer, bei uns ist das Coming Out ein Coming In. Ja. Weil manche sind dann aufgeregt und besorgt. Wenn mich jemand sieht oder so, kann ich ja, oder ich kann später in der Seite, in der Sperlinggasse reingehen und so, es geht vielleicht, ich gehe mal zu oben. Und dann, wenn sie dann nach der 5. Runde dann doch hier angekommen sind, dann geht es dann meistens so, gut, ja gut, dass du da bist. Du hast schon jetzt deinen Respekt verdient, weil wir genau wissen, was das heißt, dass du hier jetzt sitzt, dass du mutig genug warst, hier reinzugehen. Mhm. Und das heißt, du bist schon auf einem guten Weg. Mhm. Jetzt erzähl, was ist los? Was ist also los? Zum Beispiel? Also wenn jetzt jemand 17 ist und sagt, ich habe zwar ein bisschen auch hetero herumprobiert, aber jetzt hat nie irgendwas so angesprochen. Und ich will jetzt einfach, ich will in eine Junglesbengruppe und ich will mit anderen einfach auf Freizeit, also irgendwas quatschen und über die Eltern schimpfen oder was auch immer. Ja. Es kann aber auch später im Leben sich etwas ändern. Ich war verheiratet, habe 2 Kinder und habe aber andere Gefühle entwickelt. Wie tue ich jetzt? Beziehungsprobleme spielen eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass jetzt lesbische oder schwule Beziehungen die besseren, also sind ja nicht die besseren Menschen, ja, sondern die haben natürlich auch ihre Schwierigkeiten, zum Beispiel in Fragen der Konfliktlösung, den eigenen Mustern. In manchen haben es lesbische oder schwule Paare schwerer als heterosexuelle. Man nennt es dann auch internalisierte Homophobie, das heißt, dass man selber fixe Klischee-Vorstellungen hat oder auch Vorstellungen von Schuld oder was auch immer. Also jener kann auch, wenn jemand religiös ist, katholisch aufgewachsen ist, blablabla. Auch bürokratische Probleme kann es geben, die eigentlich politische sind. Fragen des hier in Österreich leben können mit zum Beispiel Partner, Partnerinnen, die nicht EU-Bürgerinnen sind. Oder es geht einfach nur um Sehnsucht. Fragen von wo finde ich sie? Doch, auch das ist hier möglich. Sie findet sie, er findet ihn. Bei Diskussionen, bei der gemeinsamen politischen Arbeit oder einfach bei einem Fest. Das Wort Coming-out-Beratung ist gefallen. Was bedeutet das eigentlich, Coming-out? Ich meine, Coming-out ist eben nur deswegen überhaupt existent als Begriff, weil es andauernd angenommen wird, dass die Norm das Heterosexuelle ist. Wenn jemand fragt, hast du jemanden Speziellen in deinem Leben, kann ich sagen, ja, ich habe eine Freundin. Wenn jemand sagt, hast du einen Freund, dann muss ich ein Coming-out machen. Doch, Coming-out ist nicht damit erledigt, dass man einmal der Welt verkündet, wer man ist. Immer wieder gibt es Situationen im Leben, wo Mann oder Frau sich deklarieren muss, sei es beim Arzt oder auf einem Amt oder wo auch immer. Ich habe eines meiner vielen Coming-outs angefangen, glaube ich, mit 17 und ich bin fast 40, es hört nicht auf. Doch wenn auch noch viele glauben, dass eine bestimmte Art zu fühlen und zu denken die einzig richtige ist, ist mit der Anerkennung der Homo-Ehe nicht wenigstens politisch die letzte Hürde genommen? Was muss noch getan werden? Welche Aufgaben stellen sich für eine Einrichtung wie die Rosa-Lila Villa in Zukunft? Grundsätzlich ist es viel besser geworden. Ja. Es ist auch die Sichtbarkeit besser geworden. Es gibt aber immer noch sehr starke Strukturen, die Homophobie unterstützen. Und damit meint Martin nicht nur Vorurteile in den Köpfen, sondern handfeste religiöse und politische Organisationen. Und was sie nicht anerkennt, das ist? Diese Vorstellung, dass wir als Lesben, Schwule, Transgender, wir müssen uns nur unser kleines rosa-lila Idyll schaffen. Kann also einerseits hier oder auch rechtlich sein und dann wird alles gut. Nein. Neue Widersprüche tun sich auf. Wie zum Beispiel, dass die Grenzen in Europa immer dichter werden, die Festung Europa sehr massiv ist, dass Leute zwangsabgeschoben werden in Länder, wo es keine Sicherheit gibt, dass Leute zwangsernährt werden können, dass Familien auseinandergerissen werden. Blablabla. Man sagt, okay, ich durfte zwar mich integrieren und bin jetzt anerkannte Staatsbürgerin, nicht mehr perverse, darf hier offen sein mit dem, wie ich bin und habe mein Eigenheim, meinen Bausparvertrag und meine eingetragene Partnerinnenschaft. Ja. Und merke aber, dass auf der anderen Ecke Familien zerstört werden und so weiter. Denn Gleichstellung ist noch nicht alles. Und wenn ich sage, ich will Gleichstellung, aber Gleichstellung heißt, dass ich ein schlechtes Gesetz kriege, nämlich dass mich und meine Partnerin diskriminiert, weil sie aus einem anderen Staat kommt und ich nicht genug verdiene, dass ich sie offiziell erhalten kann und wir deswegen nicht zusammenleben dürfen, dann bin ich zwar gleichgestellt, aber es ist trotzdem scheiße. Da kommt man sich drauf, es geht eigentlich ja gar nicht darum, dass ich in einer lesbischen Beziehung lebe. Es geht darum, dass ich arm bin. Also kann sich die Rosa-Lila Villa noch nicht auflösen? Obwohl wir an dieser Selbstauflösung arbeiten, bin ich nicht optimistisch, dass wir uns bald auflösen dürfen. Wir sehen uns als Teil in einer Gesellschaft, die braucht uns, aber auch viele andere, um eine Diversität zu haben, die für alle ein gutes Leben macht. Nicht für die, die zufällig den richtigen Pass haben, die richtige Hautfarbe, die richtige sexuelle Orientierung, die richtige Religion oder Nichtreligion. Und so weiter.